Immer wieder forderte 1212 seine Hörer auf, angesichts der militärisch aussichtslosen Lage die Verteidigung von Städten und Dörfern aufzugeben oder sich der völlig fiktiven, aber angeblich reichsweit operierenden Widerstandsgruppe Neues Deutschland anzuschließen, deren ebenso frei erfundenen Tätigkeitsberichte und Aufrufe der Sender regelmäßig brachte. An die Bevölkerung des Rheinlands gerichtet, wurden reale Anordnungen der NS-Regierung subversiv kommentiert. So am 3. Dezember 1944, als sich Hanusch Burger das Verbot von Briefsendungen im zivilen Postverkehr vornahm. Hier spricht 1212. Warum nur noch Postkarten? Das Rechenexempel ist einfach. Eine Postkarte wiegt 2 Gramm, ein Durchschnittsbrief etwa 14 Gramm. Eine Million Postkarten wiegt 2 Tonnen, eine Million Briefe wiegt 14 Tonnen. Die Entscheidung war nicht schwer. Warum sie nicht schon vor längerer Zeit getroffen wurde, hat seinen Grund darin, dass die Reichspost dem briefschreibenden Publikum so lange als möglich Gelegenheit zu ungehindertem Gedankenaustausch geben wollte. Jetzt aber, angesichts der Ereignisse im Osten, die an jeden Einzelnen erhöhte Ansprüche stellen, war eine Änderung nicht mehr zu vermeiden. Es geht einfach nicht mehr an, dass Volksgenossen in, sagen wir, Danzig oder Schneidemühl oder Frankfurt an der Oder aufgeregte Briefe an die Verwandten in Westfalen schreiben oder dass Evakuierte aus dem Rheinland hysterische Ergüsse nach Karlsruhe oder Bonn senden. In normalen Zeiten ist es gleichgültig, was Klatschbasen und Meckerer einander zu sagen haben. In diesen Tagen jedoch, in denen, um General Dittmar zu zitieren, alles auf des Messers Schneide steht, kann sich das deutsche Volk diesen Luxus nicht mehr erlauben. Eine Zensur von Millionen von Briefen können wir uns aber nicht gestatten. Das würde zu viel Arbeitskräfte kosten, die anderwärts dringend gebraucht werden. Deshalb ist der Beschluss, nur noch offene Postkarten im privaten Postverkehr zuzulassen, durchaus verständlich und zu begrüßen. Jeder Volksgenosse wird sich ihm ohne Murren unterziehen. Über die Wirkung der Programme gibt es widersprüchliche Aussagen. Sie dürfte aber nicht sehr groß gewesen sein, da 1212 nur im Rheinland und auch da nur nachts zwischen 1 Uhr und 6 Uhr zu empfangen war. Nämlich dann, wenn Radio Luxemburg, bei dem der Sender als Untermieter logierte, seine Sendepause hatte. Die alliierte Rundfunkpropaganda hatte sich Ziele gesetzt. Und sie hat einen Teil ihrer Ziele auch erreicht. Aber eines ist ihr nicht gelungen: den Zweiten Weltkrieg zu verkürzen und damit Tausende von Menschenleben zu retten. Die bedingungslose Kapitulation der deutschen Armeen am 8. Mai 1945 war ausschließlich der militärischen Überlegenheit der Alliierten zu verdanken. Reichssender Flensburg und die angeschlossenen Sender, wir bringen heute den letzten Wehrmachtsbericht dieses Krieges aus dem Hauptquartier des Großadmirals vom 9. Mai 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Seit Mitternacht schweigen nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos gewordenen Kampf eingestellt. Damit ist das fast sechsjährige heldenhafte Ringen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht. Die deutsche Wehrmacht ist am Ende einer gewaltigen Übermacht ehrenvoll unterlegen. Wir brachten den Wortlaut des letzten Wehrmachtsberichtes dieses Krieges. Es tritt eine Funkstille von 3 Minuten ein.